Die Schildkröte. Viktor hörte das Öffnen der Fahrstuhltür und dann die schnellen Schritte seiner Mutter im Treppenhaus. Hastig klappte er sein Buch zu und schob es unter das Sofakissen, wo man es nicht sah. Er fuhr ein wenig zusammen, als es zwischen Sofa und Wand mit leisem Plopp auf den Boden fiel. Da war auch schon der Schlüssel, der die Etagentür aufschloss. »Tag, Viktor«, rief seine Mutter und hob einen Arm. Der andere hielt eine große braune Papiertüte, die Hand hatte eine Anzahl kleinerer Tüten gepackt. »Ich war bei meinem Verleger und auf dem Markt und dann noch auf dem Fischmarkt«, berichtete sie. »Warum spielst du nicht draußen, so ein herrlicher Tag?« »Ich war draußen«, gab er zurück. »Eine Weile jedenfalls, bis mir kalt wurde.« »Uff!« Sie stand in der winzigen Küche, die vom Flur abging, und stellte ihre Einkäufe auf den Tisch. »Du bist krank, weißt du? Wir haben Oktober und dir ist kalt? So viele Kinder spielen unten auf dem Gehsteig, das habe ich gesehen. Ich glaube sogar auch der Junge, den du gern hast. Wie heißt er noch?« »Weiß ich nicht«, erwiderte Viktor. Seine Mutter hörte ja doch nicht zu. Er schob die Hände in die Taschen seiner kurzen, prall sitzenden Hose und machte sie dadurch noch enger. Ziellos schlenderte er durch den Raum und blickte auf seine schweren, abgestoßenen Schuhe. Wenigstens die Schuhe musste ihm seine Mutter in der richtigen Größe kaufen, und diese da hatte er gern. Er hatte noch nie Schuhe mit so dicken Sohlen gehabt. Die derbe Kappe vorn stand etwas hoch, wie bei Bergsteigerschuhen. Viktor blieb am Fenster stehen und blickte hinüber zu dem hellbraunen Etagenhaus auf der anderen Seite der Third Avenue. Das Haus drüben war noch höher als dieses, in dem er mit seiner Mutter im 18. Stock wohnte, gleich unter den teuren Atelierwohnungen. Aber die Wohnung am Riverside Drive hatte er lieber gemocht. Auch die Schule, in die er dort ging. Hier lachten sie über seine Kleidung. In der anderen Schule hatten sie das Lachen schließlich aufgegeben. »Willst du nicht noch einmal runtergehen?« fragte die Mutter, als sie jetzt ins Zimmer trat und sich die Hände flink an einer Tüte abwischte. Was für ein Gestank!« »Nein, Mama«, sagte Viktor geduldig. »Heute ist Samstag.« »Ja, weiß ich.« »Kannst du die Wochentage aufsagen?« »Klar kann ich das.« »Dann sag sie mal.« »Nein, das tue ich nicht. Ich kann sie.« Die Augen begannen ihm zu brennen vor Tränen. »Das kann ich schon lange, seit Jahren schon. Ein Junge von 5 kann sowas.« Die Mutter stand über den Zeichentisch in der Zimmerecke gebeugt. Sie hörte ihm nicht zu. Gestern Abend hatte sie an irgendeiner Sache noch lange gearbeitet. Viktor hatte auf seinem Schlafsofa in der anderen Zimmerecke erst um 2 Uhr einschlafen können, als sie sich auf ihrer Couch ebenfalls zur Ruhe legte. »Komm mal her, Viktor. Hast du dies hier gesehen?« Mit schleppenden Schritten, die Hände in den Hosentaschen, kam Viktor näher. Nein, er hatte heute noch keinen Blick auf ihr Zeichenbrett geworfen, weil er einfach keine Lust hatte. »Hier, das ist der kleine Esel Pedro. Den habe ich mir gestern Abend ausgedacht. Und dies hier ist Miguel, der Mexikanerjunge, der ihn reitet. Immer weiter und weiter reitet er durch ganz Mexiko und er denkt immer, sie haben sich verirrt. Aber Pedro, der kennt die ganze Zeit den Heimweg sehr gut und er hat...« Viktor hörte nicht hin. Seit vielen Jahren hatte er Übung darin, bewusst die Ohren zu verschließen. Doch Langeweile und Frustration, er kannte das Wort, er hat es oft gelesen, drückten ihm die Schultern zusammen, lagen wie ein Stein in seinem Magen und pressten ihm, wie ein tief innen brodelnder Vulkan, Hass und Zornestränen in die Augen. Er hatte gehofft, seine Mutter werde ihn verstehen, als er sagte, ihm sei kalt geworden in den blöden kurzen Shorts. Er hatte gehofft, sie werde sich erinnern, dass er ihr erzählt hatte, der Junge unten, mit dem er so gern ein bisschen bekannt werden wollte. Er war wohl ungefähr so alt wie er selbst, 11. Der hatte Montagnachmittag über Viktors sehr kurze Shorts gelacht. »Du musst wohl die Hose von deinem kleinen Bruder auftragen.« Verstört und tief beschämt hatte er sich davon gemacht. Dabei wusste der andere Junge noch nicht mal, dass er gar keine längere Hose besaß. Nicht mal Kniehosen und noch viel weniger lange Hosen, auch keine Blue Jeans. Aus irgendeinem verrückten Grund wollte seine Mutter, dass er französisch aussehen sollte und ließ ihn nur ganz kurze Shorts und Strümpfe tragen, die nicht ganz bis zum Knie reichten, und so alberne Hemden mit runden Kragen. Sie wollte eben gern, dass er immer sechs blieb, sein ganzes Leben lang. An ihm probierte sie ihre Zeichnungen aus. »Viktor ist mein Resonanzboden«, sagte sie zuweilen zu ihren Bekannten. »Ich zeige ihm immer meine Bilder, dann weiß ich, ob andere Kinder sie mögen.« Oft hatte Viktor behauptet, dass ihm eine Geschichte gefalle, auch wenn das gar nicht stimmte. Oder auch Bilder, die ihm ganz gleichgültig waren. Einfach, weil die Mutter ihm leid tat und weil es ihre Stimmung verbesserte, wenn er sagte, er fände es hübsch. Buchillustrationen für Kinder hatte er jetzt reichlich satt, wenn sie ihm überhaupt je gefallen hatten, was er nicht mehr wusste. Heute hatte er unter den Illustratoren zwei Lieblinge. Howard Pyle, der einige Bücher von Stevenson illustriert hatte, und Cruikshank in den Dickens-Bänden. Es war eigentlich ein Jammer, dachte Viktor. Er war tatsächlich der Letzte, den die Mutter um seine Ansicht bitten sollte, denn ihm waren Illustrationen in Kinderbüchern absolut verhasst. Eigentlich komisch, dass sie das nicht merkte. Dabei hatte sie doch seit Jahren keine Illustrationen mehr verkauft. Kein Stück mehr seit Wimple Dimple, einem Kinderbuch, dessen Schutzumschlag jetzt vor Alter vergilbt und eingerissen war. Es stand in der Mitte des Bücherregals auf einem extra freigemachten kleinen Platz an die Rückwand des Regals gelehnt, damit man es deutlich sah. Als das Buch damals herauskam, war Viktor 7 Jahre alt. Noch heute erzählte seine Mutter ihren Bekannten gern davon und erinnerte auch ihn häufig daran, wie er ihr damals immer gesagt habe, was sie zeichnen solle, wie er ihr bei jedem Bild zugesehen und seine Ansicht durch Lachen oder Nichtlachen geäußert habe. Immer habe er sie angeleitet, behauptete sie. Viktor hatte da erhebliche Zweifel. Überhaupt hatte ja ein anderer die Geschichte geschrieben. Und zwar bevor seine Mutter die Illustrationen machte, die natürlich der Handlung folgen mussten, das war ja klar. Seither hatte seine Mutter nur ab und zu ein paar Zeichnungen für Kinderzeitschriften gemacht. Spielanleitungen, wie man Papierkürbisse und schwarze Papierkatzen ausschneidet und solches Zeug. Dabei trabte sie noch immer mit ihrer Mappe voller Bilder zu den Verlegern. Aber den Lebensunterhalt für sie beide bestritt sein Vater, ein wohlhabender Kaufmann in Frankreich. Er exportierte Parfums und die Mutter behauptete, er habe viel Geld und sehe sehr gut aus. Aber er hatte wieder geheiratet, er schrieb auch nie und Viktor hatte keinerlei Interesse für ihn. Es war ihm ganz egal, ob er jemals ein Bild von ihm zu sehen bekam und er hatte auch nie wieder eins gesehen. Sein Vater war Franzose mit etwas polnischer Beimischung und seine Mutter Ungarin mit etwas französischem Blut. Bei dem Wort Ungarin musste Viktor immer an Zigeuner denken, aber als er einmal die Mutter danach fragte, hatte sie heftig erwidert, sie habe keinen Tropfen Zigeunerblut in sich. Sie war sehr ärgerlich gewesen über seine Frage. Jetzt war sie wieder dabei, auf ihn einzudringen. Sie stieß ihn in die Rippen, um ihn aufzumuntern und wiederholte, »Hör mir doch zu, Viktor! Was findest du besser? In ganz Mexiko gab es keinen Esel, der so weise war wie Miguels Esel Pedro. Oder Miguels Esel Pedro war der weiseste Esel in ganz Mexiko.« »Ich glaube das Erste.« »Wie hieß das Erste?« Mit dem Handballen klopfte die Mutter auf die Zeichnung. Viktor versuchte, die Worte wieder zusammenzubringen, aber er wusste, dass er bloß reglos auf den verwischten Rand und die Fingerabdrücke auf dem Zeichenbrett starrte. Das farbige Bild interessierte ihn überhaupt nicht. Er war wieder beim Undenken. Das war ihm zu einem häufigen und vertrauten Gefühl geworden. Undenken. Das war manchmal richtig aufregend und sehr wichtig. Vielleicht fand er mal etwas darüber, möglicherweise unter einem anderen Namen in der Stadtbibliothek oder in den Psychologiebüchern hier in der Wohnung, in denen er stöberte, wenn die Mutter fort war. »Viktor, was machst du?« »Gar nichts, Mama. Das ist es ja, gar nichts. Kannst du nicht wenigstens mal nachdenken?« Eine heiße Welle der Scham stieg in ihm auf. Ihm war, als habe die Mutter seine Gedanken gelesen. »Tu ich ja«, wehrte er sich. »Ich denk ja nach. Über Undenken«, seine Stimme klang trotzig. Was konnte sie ihm schon anhaben? »Worüber?« Der schwarzlockige Kopf war auf die Seite gelegt, die Augen mit den dunklen Lidschatten starrten ihn an. »Undenken«. Die Mutter stemmte die ringgeschmückten Hände in die Hüften. »Weißt du was, Viktor? Du bist nicht ganz richtig im Kopf«, sie nickte. »Krank, das ist es. Psychologisch krank. Und außerdem zurückgeblieben, weißt du? Du benimmst dich wie ein kleiner Junge von 5.« Sie sprach langsam und mit Betonung. »Vielleicht ist es ganz gut, dass du am Samstagnachmittag nicht unten bist. Wer weiß, vielleicht würdest du mir direkt vor ein Auto laufen. Und ich habe dich doch so lieb, mein Kleiner.« Sie legte ihm den Arm um den Hals und zog ihn an sich, und einen Augenblick wurde Viktors Nase an ihren großen, weichen Busen gepresst. Sie trug das fleischfarbene Kleid, das oben, wo es sich über der Brust spannte, etwas durchsichtig war. Viktor riss verwirrt den Kopf zurück. Er wusste nicht, ob er lachen oder weinen sollte. Die Mutter hatte den Kopf zurückgelegt und lachte fröhlich. »Oh, mein krankes Äffchen, so ein kleiner Junge mit kurzen Höschen.« Jetzt waren die Tränen in seinen Augen bestimmt zu sehen, und die Mutter tat, als freue sie sich darüber. Viktor wandte den Kopf ab, damit sie ihm nicht ins Gesicht sehen konnte. Dann fuhr er plötzlich herum und blickte sie an. »Glaubst du vielleicht, ich mag diese Hosen? Du magst sie. Warum lachst du mich aus?« »Mein kleiner Junge weint.« Sie lachte noch immer. Viktor machte einen Satz in Richtung auf das Badezimmer, dann bog er mitten im Sprung ab, schoss auf das Sofa zu und vergrub das Gesicht in den Kissen. Er schloss fest die Augen und öffnete weit den Mund zu einem lautlosen Schrei. Auch das hatte er durch Übung gelernt. Mit offenem Mund und zugepresster Kehle, fast eine Minute hielt er den Atem an, brachte er es fertig zu weinen und sogar zu schreien, ohne dass ein Laut hörbar wurde. Die Nase, den offenen Mund und die Zähne drückte er fest gegen das tomatenrote Sofakissen, und während ihn seine Mutter träge lachend weiterneckte, stellte er sich vor, dass ihre Stimme leiser wurde und sich langsam entfernte. Jeden Muskel angespannt, war er durchdrungen von der Gewissheit, kein Mensch auf der Welt könne Schlimmeres durchmachen als er in diesem Augenblick. Er malte sich aus, dass er stürbe. Doch der Tod erschien ihm nicht wie eine Erlösung, sondern wie ein konzentrierter Schmerz. Das war stets der Höhepunkt des Unweinens. Dann holte er tief Luft und die Stimme der Mutter brach in seine Gedanken ein. »Hast du gehört? Hast du mich verstanden, Viktor? Mrs. Bazerkian kommt heute zum Tee. Bitte wasch dir das Gesicht und zieh ein sauberes Hemd an, ja? Ich möchte, dass du ihr etwas aufsagst. Was willst du aufsagen?« »Im Winter, wenn ich schlafen gehe«, sagte Viktor mechanisch. Jedes Gedicht im Kinderliedergarten musste er auswendig lernen. Er hatte das erste genannt, das ihm eingefallen war, und nun gab es wieder Streit, weil er dieses Gedicht schon beim letzten Mal aufgesagt hatte. »Ich habe das doch bloß gesagt, weil mir sonst nichts einfiel«, schrie er. »Schrei mich nicht an«, rief seine Mutter erbrust und lief quer durch das Zimmer auf ihn zu. Bevor er wusste, wie ihm geschah, hatte sie ihm eine Ohrfeige versetzt. Er lag auf einen Ellbogen gestützt auf dem Rücken, die langen Beine mit den eckigen Knien gespreizt. »Na schön«, dachte er. »Wenn sie das will, das kann sie haben.« Hasserfüllt sah er sie an. Bloß nicht zeigen, dass der Schlag wehgetan hatte, dass er noch brannte. Für heute war Schluss mit Tränen, auch mit Unweinen. Das schwor er sich. Er würde sich nichts anmerken lassen, würde auch mit der Mutter und ihrem Gast ruhig Tee trinken, alles wie ein Stein, wie ein Soldat, ohne mit der Wimper zu zucken. Seine Mutter ging mit großen Schritten im Zimmer auf und ab und drehte an einem ihrer Ringe wieder und wieder. Von Zeit zu Zeit warf sie ihm einen Seitenblick zu und sah dann schnell wieder weg. Seine Augen verließen sie nicht. Er hatte keine Angst. Sollte sie ihn doch noch einmal schlagen. Ihm war das alles ganz egal. Nach längerer Pause verkündete sie, sie werde sich jetzt die Haare waschen und verschwand im Bad. Viktor stand vom Sofa auf und wanderte durch den Raum, wenn er bloß ein eigenes Zimmer hätte. In der früheren Wohnung am Riverside Drive hatten sie 3 Zimmer gehabt, ein Wohnzimmer und dann je eins für die Mutter und für ihn. Wenn sie im Wohnzimmer war, dann konnte er einfach in sein Schlafzimmer gehen und umgekehrt, aber hier... Das Haus am Riverside Drive sollte abgerissen werden. Er dachte nicht gern daran. Plötzlich fiel ihm das Buch ein, das vorhin auf den Boden gefallen war. Er zog das Sofa etwas vor und langte nach dem Buch. Es war »The Human Mind« von Menninger. Lauter faszinierende Berichte über psychologische Fälle. Er stellte es ins Regal zurück, zwischen ein Buch über Astrologie und ein Lehrbuch mit dem Titel »Lerne zeichnen«. Seine Mutter sah es nicht gern, dass er psychologische Bücher las, aber er liebte sie, vor allem die mit den Berichten von richtigen Fällen. Die Leute, die da beschrieben wurden, taten, was sie wollten. Sie benahmen sich ganz natürlich und kein Mensch hatte ihnen was zu befehlen. In der Stadtbücherei verbrachte er Stunden vor den Regalen mit psychologischen Büchern. Sie gehörten zur Erwachsenenabteilung, aber die Bibliothekarin hatte nichts dagegen, dass er dort an einem der Tische saß, weil er sich stets ruhig verhielt. Viktor ging hinüber in die Küche und nahm ein Glas aus dem Schrank, das er mit Wasser füllte und im Stehen austrank. Während er dort stand, hörte er ein leises, kratzendes Geräusch. Es kam aus einer der Tüten, die auf dem Tisch lagen. »Eine Maus«, dachte er und schob die Sachen beiseite, sah aber keine Maus. Das Kratzen kam von innen aus einer Tüte. Vorsichtig und mit spitzen Fingern öffnete er sie und wartete, dass etwas heraussprang. Nichts geschah. Er blickte hinein und sah eine weiße Pappschachtel, die er langsam herauszog. Der Boden war feucht. Der Faltdeckel öffnete sich wie bei einer Kuchenschachtel. Überrascht trat Viktor einen Schritt zurück. Es war eine Schildkröte. Eine lebendige Schildkröte. Sie lag auf dem Rücken und strampelte mit den Beinen in der Luft in dem Bemühen, sich umzudrehen. Viktor fuhr sich mit der Zunge über die trockenen Lippen und zog angestrengt die Stirn in Falten. Dann fasste er mit beiden Händen die Schildkröte, drehte sie um und setzte sie behutsam wieder in den Karton. Das kleine Tier zog die Beine ein, streckte den Kopf ein wenig vor und blickte ihm gerade in die Augen. Viktor lächelte glücklich. Warum bloß hatte ihm seine Mutter nicht gesagt, dass sie ihm was mitgebracht hatte? Eine lebendige Schildkröte. Seine Augen glänzten erwartungsvoll, als er sich ausmalte, wie er die Schildkröte mit nach unten nahm, vielleicht an der Leine, und sie dem Jungen zeigte, der ihn wegen seiner kurzen Hosen ausgelacht hatte. Wenn der sah, dass Viktor eine Schildkröte besaß, würde er ihn vielleicht doch mögen und ihn jedenfalls nicht mehr auslachen. »Du, Mama, Mama«, schrie Viktor die Badezimmertür an, »hast du mir die Schildkröte mitgebracht?« »Was mitgebracht?« Das Wasser drin wurde abgestellt. »Die Schildkröte in der Küche.« Viktor war vor der Tür auf- und abgesprungen. Jetzt blieb er stehen. Auch die Mutter hatte gezögert. Das Wasser wurde wieder angestellt und sie rief schrill, »C'est une terrapin pour un ragout.« Viktor begriff. Und ein kleiner Schauder lief ihm über den Rücken, weil seine Mutter Französisch gesprochen hatte. Französisch sprach sie zu ihm, wenn sie eine Anordnung gab, der unbedingt Folge zu leisten war, oder wenn sie Widerstand von ihm erwartete. Die Schildkröte sollte also gekocht werden. Verstört und resigniert nickte er vor sich hin und ging wieder in die Küche. Ein Ragout. Die Tage der Schildkröte waren gezählt, wie es so schön hieß. Was fraß wohl eine Schildkröte? Salatblätter? Rohen Schinken, gekochte Kartoffeln? Er spähte in den Kühlschrank. Ein Salatblatt nahm er heraus und hielt es der Schildkröte vor das hornige Maul. Sie machte es nicht auf, sie sah ihn nur an. Victor hielt ihr das Blatt dicht vor die zwei kleinen punktartigen Nasenlöcher, aber sie schien nichts zu riechen, jedenfalls zeigte sie kein Interesse. Jetzt suchte er unter dem Spülstein und zog eine große Waschschüssel hervor. Er goss so viel Wasser hinein, dass es etwa 5 Zentimeter hoch stand, nahm die Schildkröte und setzte sie vorsichtig hinein. Sie paddelte ein paar Sekunden mit den Beinchen, als müsse sie schwimmen. Als sie dann merkte, dass ihr Bauch auf dem Boden der Schüssel ruhte, hörte sie auf und zog die Füße ein. Victor kniete sich auf den Boden und besah prüfend ihr Gesicht. Die Oberlippe hing über die untere herab, was ihr einen eigensinnigen und unfreundlichen Ausdruck verlieh. Doch die Augen, ja, die waren hell und glänzten. Er blickte sie fest an und lächelte ihr zu. »Okay, Madame Terrapin«, sagte er. »Nun brauchst du mir nur zu sagen, was du gern zu essen haben möchtest, dann besorg ich es dir. Wie wär's denn mit Thunfisch?« Gestern hatte es zum Nachtessen Thunfischsalat gegeben, von dem noch ein kleiner Rest in einem Schüsselchen nachgeblieben war. Victor nahm ein Bröckchen zwischen zwei Finger und hielt es der Schildkröte hin. Sie blieb uninteressiert. Nachdenklich sah er sich in der Küche um. Im Wohnzimmer schien die Sonne auf den Fußboden. Er nahm die Schüssel, trug sie ins Zimmer und stellte sie so hin, dass die Sonne der Schildkröte auf den Rücken schien. Alle Schildkröten mögen Sonne, dachte Victor. Er legte sich neben sie auf den Boden und stützte sich auf einen Ellbogen. Einen Augenblick starrte ihn die Schildkröte an. Dann streckte sie ganz langsam und mit dem Ausdruck gründlicher Überlegung die Beine aus und schob sich seitwärts, stieß an die Rundwand der Schüssel und kroch jetzt nach rechts. Halb hob sich der kleine Körper aus dem niedrigen Wasser. Sie wollte hinaus. Und Victor fasste sie an der Seite, nahm sie in die Hand und sagte, »So, jetzt kannst du rauskommen und ein bisschen herumlaufen.« Er lachte vor sich hin, als die Schildkröte unter dem Sofa verschwand. Sie war leicht wieder einzufangen. Sie kroch ja so langsam. Als er sie auf den Teppich setzte, verhielt sie sich reglos still. So, als habe sie sich zurückgezogen, um zu überlegen, was nun zu tun sei, wohin sie sich jetzt wenden solle. Bräunlich-grün war sie. Victor sah sie an und dachte an ein Flussbett und strömendes Wasser oder Meerwasser. Wo kamen eigentlich Schildkröten her? Er sprang auf und nahm das Lexikon aus dem Bücherregal. Da war auch eine Schildkröte abgebildet, aber ziemlich langweilig, schwarz-weiß, lange nicht so hübsch wie die lebendige hier. Er erfuhr nichts Neues aus dem Band, nur dass der Name Terrapin aus dem Algonkinischen kam, dass Schildkröten in frischem oder moorigem Wasser leben und dass sie essbar waren. Essbar. Was für ein Pech. Aber eins stand fest, er aß heute Abend kein Schildkrötenfleisch. Das Ragout konnte seine Mutter allein aufessen. Und selbst wenn sie ihn schlug und ihn zwang, noch 2 oder 3 zusätzliche Gedichte auswendig zu lernen, er aß heute keinen Bissen Schildkrötenfleisch. Die Mutter kam aus dem Badezimmer. »Was machst du da, Victor?« Victor stellte das Lexikon ins Regal zurück. Die Schüssel hatte seine Mutter noch nicht gesehen. »Ich sehe mir die Schildkröte an«, sagte er und merkte jetzt, dass das Tier verschwunden war. Er ließ sich auf die Knie nieder und suchte unter dem Sofa. »Setze sie nicht auf die Möbel. Hörst du, sie macht überall Flecken.« Die Mutter stand in der Diele und rieb sich kräftig den Kopf mit dem Handtuch ab. Viktor fand die Schildkröte zwischen dem Papierkorb und der Wand. Er setzte sie in die Schüssel zurück. »Hast du ein sauberes Hemd angezogen?« fragte seine Mutter. Viktor zog ein sauberes Hemd an, setzte sich dann auf Anweisung der Mutter auf das Sofa, den Kinderliedergarten auf dem Schoß und nahm ein Gedicht in Angriff, ein ganz neues, extra für Mrs. Batzerkjan. Er lernte immer zwei Zeilen auf einmal, die er halblaut vor sich hin sagte und wiederholte, darauf nahm er weitere zwei, vier und sechs Zeilen zusammen, bis er das ganze Gedicht auswendig wusste und es der Schildkröte aufsagte. Dann fragte er seine Mutter, ob er mit der Schildkröte in der Badewanne spielen dürfe, damit das frische Hemd wieder schmutzig wird. Nein! Ich kann ja so lange das andere Hemd anziehen. Nein! Es ist beinahe vier. Bring die Schüssel hinaus. Viktor trug die Schüssel in die Küche zurück. Seine Mutter nahm völlig unbekümmert die Schildkröte heraus, setzte sie in die weiße Faltschachtel, machte den Deckel zu und stellte den Karton in den Kühlschrank. Viktor fuhr leicht zusammen, als die Kühlschranktür zuschlug. Es musste mächtig kalt sein da drinnen für die Schildkröte. Aber Moor oder Flusswasser war sicher auch manchmal recht kalt. »Viktor, hier, du kannst die Zitrone in Scheiben schneiden«, ordnete die Mutter an. Auf dem großen, runden Tablett stellte sie Teller und Tassen zurecht. Im Kessel kochte das Teewasser. Mrs. Batzerkjan war pünktlich wie immer, und sobald sie Mantel und Handtasche abgelegt und Platz genommen hatte, schenkte die Mutter den Tee ein. Mrs. Batzerkjan roch nach Gewürznelken. Sie hatte einen kleinen, geraden Mund und auf der Oberlippe ein dünnes Bärtchen, das Viktor faszinierte, weil er noch nie eine Frau mit Schnurrbart gesehen hatte, jedenfalls nicht in solcher Nähe. Nie hatte er zu seiner Mutter ein Wort darüber gesagt, denn er wusste, es galt als etwas Hässliches. Doch seltsamerweise war ihr Schnurrbart das, was ihm an Mrs. Batzerkjan am besten gefiel. Alles andere an ihr war langweilig, uninteressant und auch ein bisschen unfreundlich. Sie tat immer, als höre sie sehr aufmerksam zu, wenn er seine Gedichte aufsagte, aber er merkte, wie unruhig sie hin und her rutschte, an ganz andere Dinge dachte und froh war, wenn es vorüber war. Heute ging das Aufsagen sehr gut und ohne jedes Stocken. Viktor stand in der Mitte des Wohnraums gegenüber den beiden Damen, die bei der zweiten Tasse Tee angelangt waren. »Très bien«, sagte seine Mutter, »jetzt darfst du dir einen Keks nehmen.« Viktor nahm sich einen kleinen runden Keks, in dessen Mitte ein Tropfen Orangeade saß. Er setzte sich und presste die Knie fest zusammen. Immer hatte er das Gefühl, Mrs. Batzerkjan blickte auf seine Knie, und zwar mit Widerwillen. Er wünschte oft, sie möge mal eine Bemerkung zu seiner Mutter machen und sagen, er sei doch nun alt genug für lange Hosen. Aber sie hatte noch nie etwas gesagt, jedenfalls wusste er nichts davon. Aus ihrer Unterhaltung mit seiner Mutter ging hervor, dass morgen Abend das Ehepaar Lorenz zum Essen kam. Vermutlich war also die Schildkröte für sie bestimmt. Viktor war froh, dass er noch einen Tag mit ihr spielen konnte. Morgen früh wollte er seine Mutter fragen, ob er die Schildkröte eine Weile mit auf die Straße nehmen durfte, entweder an der Leine oder, wenn die Mutter das nicht erlaubte, in der Faltschachtel. »Noch das reine Kind«, sagte seine Mutter gerade lachend und warf ihm einen Blick zu, und Mrs. Batzerkjan lächelte ihn mit dem kleinen, schmalen Mund vielsagend an. Dann durfte Viktor aufstehen. Er saß mit einem Buch auf der Schlafcouch in der gegenüberliegenden Ecke des Raumes. Seine Mutter erzählte Mrs. Batzerkjan von der Schildkröte und wie er mit ihr gespielt hatte. Viktor zog die Stirn zusammen und tat, als höre er nichts. Die Mutter liebte es nicht, wenn er, nachdem er vom Tisch aufgestanden war, erneut an der Unterhaltung teilnahm. Aber jetzt hörte er, wie sie etwas von ihrem kleinen Baby Viktor sagte. Er steckte den Finger in sein Buch und stand auf. »Ich verstehe nicht, wieso es kindisch ist, eine Schildkröte anzusehen«, sagte er rot vor Ärger. »Das sind so interessante Tiere. Sie haben mit hellem Lachen«, unterbrach ihn seine Mutter, aber das Lachen verschwand sofort und sie sagte streng, »du warst doch schon aufgestanden, nicht wahr, Viktor?« Er zögerte. Blitzartig sah er die Szene vor sich, die folgen musste, sobald Mrs. Batserkian sich verabschiedet hatte. »Ja, Mama, entschuldige«, sagte er. Er ging hinüber und beugte sich wieder über sein Buch. 20 Minuten später war Mrs. Batserkian gegangen und die Mutter schalt ihn, er sei unhöflich gewesen. Aber die Schelte dauerte keine 5 oder 10 Minuten, wie er es erwartet hatte. Sie war nach 2 Minuten vorüber. Die Mutter hatte vergessen, Schlagrahm mitzubringen. Viktor sollte jetzt hinuntergehen und ihn holen. Er zog seine graue Wolljacke an und ging hinaus. Immer kam er sich komisch und auffallend vor in dieser Jacke, denn sie reichte ihm nur knapp über die kurzen Höschen und es sah aus, als habe er darunter nichts an. Unten auf dem Gehsteig blickte er sich nach Frank um, fand ihn aber nicht. Er ging quer über die Third Avenue und trat in das Delikatessengeschäft des großen Häuserblocks, den er vom Wohnzimmerfenster aus sehen konnte. Auf dem Rückweg entdeckte er dann Frank, der den Gehweg entlang schlenderte und dabei einen Ball auf- und abspringen ließ. Viktor trat zu ihm heran. »Tag«, sagte er, »du, ich habe eine Schildkröte. Oben bei uns ist sie.« »Was hast du?« Frank fing den Ball auf und blieb stehen. »Eine Schildkröte. Mit dem Panzer, weißt du. Ich kann sie ja morgen früh mal runterbringen und dir zeigen, wenn du gerade da bist. Ganz schön groß ist sie.« »Ehrlich? Warum bringst du sie nicht jetzt gleich mal runter?« »Weil wir jetzt essen wollen«, gab Viktor zur Antwort. »Bis morgen also.« Stolz und froh trat er ins Haus. Er hatte etwas erreicht. Frank hatte echtes Interesse gezeigt. Zu dumm, dass er nicht jetzt gleich mit der Schildkröte nach unten kommen konnte. Aber seine Mutter wollte nie, dass er nach Dunkelwerden noch fortging, und es war schon jetzt fast dunkel. Als Viktor oben ankam, stand die Mutter noch in der Küche. Auf dem Herd kochten Eier, und auf die hintere Kochplatte hatte sie einen großen, schwarzen Topf mit Wasser gestellt. »Du hast sie ja wieder rausgenommen«, sagte Viktor, als er die Faltschachtel auf dem Tisch stehen sah. »Ja, ich will das Ragout heute schon machen«, sagte die Mutter. »Dafür brauche ich den Rahmen.« Viktor blickte sie an. »Willst du dann, musst du sie heute schon tot machen?« »Tja, mein Häschen, heute Abend.« Sie schob den Topf mit den Eiern ein wenig zurecht. »Mama, kann ich die Schildkröte schnell noch mal mit runternehmen?« fragte Viktor hastig. »Bloß 5 Minuten, Mama. Frank ist nämlich gerade unten.« »Wer ist Frank?« »Das ist der Junge, den du, nachdem du mich heute gefragt hast, der Blonde, den wir immer unten sehen. Bitte, Mama.« Seine Mutter runzelte die schwarzen Augenbrauen. »Die Schildkröte nach unten bringen? Aber nein, was für eine Idee. Sei doch vernünftig, mein Kleiner. Die Schildkröte ist kein Spielzeug.« Fieberhaft suchte Viktor nach einem anderen, triftigen Grund, um sie zu überreden. Seine Jacke hatte er noch nicht ausgezogen. »Du wolltest doch immer gern, dass ich mit Frank...« »Ja, und was hat das mit der Schildkröte zu tun?« Das Wasser in dem großen Topf begann zu sieden. »Weißt du, ich hab's ihm doch versprochen.« Seine Augen folgten ihrer Hand, die die Schildkröte aus der Schachtel hob und sie in das kochende Wasser gleiten ließ. Der Mund blieb ihm offen stehen. »Mama!« »Was ist? Was soll das?« Mit offenem Mund starrte Viktor auf die Schildkröte. Die kleinen Beine versuchten, die steile Topfwand hinaufzuhasten. Sie öffnete das Maul. Die Augen blickten Viktor einen Augenblick gerade ins Gesicht. Qualvoll bog sich der Kopf zurück. Das offene Maul sank in das siedende Wasser. Dann war es aus. Die Schildkröte war tot. Er trat näher heran. Die 4 kleinen Beine, der Schwanz und der Kopf hatten sich im Wasser lang ausgestreckt. Er blickte seine Mutter an. Sie trocknete sich die Hände an einem Handtuch. Jetzt warf sie ihm einen Blick zu, hob die Hände an die Nase, sagte und hängte das Tuch wieder auf. »Warum hast du sie so tot gemacht? Musste das sein?« »Wie denn sonst? So werden auch Krebse getötet, wusstest du das nicht? Das tut ihnen nicht weh.« Er starrte sie an. Als sie ihn jetzt berühren wollte, trat er einen Schritt zurück. Er dachte an das weit offene Maul der Schildkröte und plötzlich schossen ihm heiße Tränen in die Augen. Vielleicht hatte die Schildkröte geschrien und sie hatten es nur wegen des kochenden Wassers nicht gehört. Die Schildkröte hatte ihn angesehen, Hilfe flehend, damit er sie herausnahm, und er hatte sich nicht gerührt und ihr nicht geholfen. Seine Mutter hatte ihn reingelegt. Es war so schnell gegangen, dass er das kleine Tier nicht hatte retten können. Wieder trat er zurück. »Nicht! Fass mich nicht an!« Schnell und hart schlug ihn die Mutter ins Gesicht. Viktor presste die Zähne zusammen. Dann wandte er sich um, ging an den Schrank und warf seine Jacke über einen Bügel. Er ging ins Wohnzimmer und ließ sich auf das Sofa fallen. Er weinte nicht. Er presste den offenen Mund gegen das Kissen. Wieder fiel ihm das kleine Schildkrötenmaul ein und er schloss die Lippen. Die Schildkröte hatte doch gelitten, sonst hätte sie nicht so hastig mit den Beinen gerudert und versucht herauszukommen. Und jetzt weinte er, lautlos wie die Schildkröte und mit offenem Mund. Um das Sofa nicht nass werden zu lassen, legte er beide Hände über das Gesicht. Nach langer Zeit stand er auf. Er hörte, wie seine Mutter in der Küche bei ihrer Arbeit mit schnellen, festen Schritten hin und her ging und dabei vor sich hin summte. Viktor hatte wieder die Zähne zusammengebissen. Langsam ging er bis zur Küchentür. Die Schildkröte lag auf dem hölzernen Hackbrett. Seine Mutter warf ihm von der Seite her einen Blick zu und nahm dann immer noch summend ein Messer, drückte die Klinge herunter und schnitt dem Tier die kleinen Zehennägel ab. Viktor schloss halb die Augen, sah aber weiter zu. Die Nägel und die Hautfetzen, die noch daran hingen, schob die Mutter vom Brett herab in ihre Hand und warf sie in den Abfalleimer. Dann drehte sie die Schildkröte auf den Rücken, nahm wieder das scharfe, spitze Messer zur Hand und machte sich daran, den blassen Panzer von unten her wegzuschneiden. Der Schildkrötenkopf war zur Seite gewandt. Viktor wollte wegsehen und starrte doch immer weiter hin. Jetzt lag das Innere alles offen da, rot und weiß und grünlich. Viktor hörte nicht auf das, was seine Mutter von Schildkröten und ihrer Zubereitung in Europa erzählte, früher, bevor er auf der Welt war. Ihre Stimme klang weich und tröstlich, ganz anders als das, was sie da machte. »Jetzt hör auf, mich so anzusehen«, schrie sie ihn plötzlich an und stampfte mit dem Fuß auf. »Was fehlt dir überhaupt? Bist du nicht richtig im Kopf? Allmählich glaube ich das wirklich. Du bist krank, weißt du das?« Viktor rührte an diesem Abend keinen Bissen an, und seiner Mutter gelang es nicht, ihn zu zwingen, obwohl sie ihn schüttelte und mit Schlägen drohte. Es gab Hackfleisch auf Toast. Viktor sagte kein Wort. Ihm war, als sei er weit, weit weg von seiner Mutter, auch als sie ihm mitten ins Gesicht schrie. Es war ein merkwürdiges Gefühl. Manchmal, wenn er sich übergeben musste, war ihm so zumute gewesen, aber heute musste er sich nicht übergeben. Als sie dann schlafen gingen, hatte er Angst vor der Dunkelheit. Er sah den Kopf der Schildkröte, riesengroß und mit offenem Maul, die Augen schmerzerfüllt und weit aufgerissen. Er hatte plötzlich den Wunsch, durchs Fenster nach draußen gehen zu können und dort zu schweben, überall hinzugehen, wohin er wollte, zu verschwinden und doch überall da zu sein. Er meinte, die Hände seiner Mutter auf den Schultern zu spüren, die ihn zurückreißen wollten, wenn er versuchte, durchs Fenster zu gehen. Er hasste seine Mutter. Leise stand er auf und ging in die Küche. Dort war es stockdunkel, denn sie hatte kein Fenster, aber er fand ganz richtig den Messerständer und legte sacht die Hand auf das Messer, das er suchte. Er dachte an die Schildkröte, die jetzt, in kleine Stücke geschnitten und mit einer Soße aus Rahm und Eigelb und Sherry vermischt, in einem Topf im Kühlschrank stand. Der Schrei, den seine Mutter ausstieß, war nicht lautlos. Er gellte, als risse er ihm die Ohren ab. Der zweite Stoß ging in ihren Leib, der nächste wieder in die Kehle. Viktor hörte erst auf, als er müde wurde. Und die Nachbarn versuchten, die Wohnungstür einzuschlagen. Da endlich ging er zur Tür, schob den Riegel zurück, öffnete und ließ alle eintreten. Sie brachten ihn in ein großes altes Haus mit lauter Ärzten und Pflegerinnen. Viktor war sehr still und tat alles, was man von ihm verlangte. Auch ihre Fragen beantwortete er alle. Aber nur diese Fragen. Und da ihm niemand Fragen nach einer Schildkröte stellte, sagte er nichts davon.